Eines Abends erklomm er die Treppe eines Hauses in der First Avenue, um Freunde zu besuchen, die im Dachgeschoss wohnten. Während seines Aufstiegs fiel sein Blick nach rechts durch eine offene Tür in eine Wohnung, in der ein Mann am Küchentisch saß. Petrosino ging noch etwas weiter, blieb stehen, hielt einen Moment inne und kehrte um. Er trat durch die offene Tür auf den Mann zu, befahl ihm aufzustehen und sagte ihm auf den Kopf zu, sein Name sei Sineni. Ihm werde vorgeworfen, 4 Jahre zuvor in Chicago einen gewissen Oscar Quarnstrom mit einem Rasiermesser getötet zu haben, und die Polizei dort suche ihn wegen Mordes. 48 Monate vorher hatte Petrosino einen kurzen Blick auf ein entsprechendes Rundschreiben der Chicagoer Polizei geworfen und den Mann, dessen Gesicht er darauf nur den Bruchteil einer Sekunde gesehen hatte, nun wiedererkannt. Sineni gestand und wurde nach Chicago ausgeliefert. Petrosino überflügelte bald all seine Kollegen. Er verfolgte und zerschlug den Auferstehungspolizenring, dessen Mitglieder Lebensversicherungen abschlossen, sich für tot erklären ließen und vom Erlös weiterlebten. Er deckte ein Komplott auf, bei dem unbescholtene Italiener von Gangstern ermordet wurden, die erst vorgaben, sie in der Heimat gekannt zu haben, dann Versicherungen im Namen ihrer Opfer abschlossen und sie schließlich vergifteten. In einem Jahr überführte er 17 Mörder, Rekord im NYPD. Im Laufe seiner Karriere sollte er 100 Mörder auf den elektrischen Stuhl oder zu langen Haftstrafen nach Sing Sing schicken. Ganz Manhattan, nicht bloß die Italiener, sprach über diesen wirbelnden Derwisch von Detective. Petrosino wurde so berühmt, dass Kriminelle ihn sich gleich nach ihrer Ankunft aus Süditalien zeigen ließen. Sie warteten auf dem Bürgersteig gegenüber von 300 Mulberry, beobachteten stumm, wie die Blauröcke und Detectives herauskamen, sich auf den Stufen unterhielten oder zum Einsatz gingen. Manchmal warteten die Kriminellen mehrere Stunden, bis ein Freund ihnen zuraunte: Das ist er.